Namen, sondern auch im Namen von Pax Christi Oppenburg-Stuttgart und im Namen des Palästina-Komitees. Wir veranstalten zu dritt, verantworten zu dritt den heutigen Abend. Ich finde es bemerkenswert, dass Sie heute alle hergekommen sind. Man kann sich ja eigentlich eine schönere Beschäftigung vorstellen, als sich mit dem Palästina-Konflikt an einem Freitagabend zu beschäftigen, sozusagen Vorabend in das Wochenende hinein, und erst recht mit einem schöneren Thema als mit dem Gaza-Krieg im Sommer dieses Jahres, der uns wahrscheinlich allen, zumindest von den fürchterlichen Bildern her, in Erinnerung ist. Genau um diesen Krieg wird es ja heute Abend gehen. Sie sind deswegen hergekommen. Wir haben die Gelegenheit, aus erster Hand über diesen asymmetrischen Konflikt zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern Informationen zu bekommen. Die beiden da hinten basteln noch am Mikro, deswegen gibt es da ein bisschen zwischendurch mal das eine oder andere Geräusch. Ja, ich freue mich, dass heute Abend der US-amerikanische Journalist Mats Blumenthal bei uns ist. Er ist der Einladung des Palästina-Komitees gefolgt, um uns heute Abend eben seine Recherchen vom Sommer dieses Jahres vorzustellen, uns hineinzuziehen in diesen Konflikt und das, was er dort beobachtet hat. Herzlich willkommen, Max Blumenthal, hier in Deutschland und hier in Stuttgart. Schön, dass Sie da sind. Willkommen heiße ich auch. Hinter mir steht er, Timothy Slater. Er wird heute Abend übersetzen. Wir waren uns nicht sicher, ob Sie alle so fit sind im Englischen, dass es ohne Übersetzung geht. Wenn Sie den Eindruck haben, sage ich jetzt mal, dass Sie es nicht brauchen, dann können Sie ja zwischendurch mal sagen, es geht auch so. Aber Herr Slater wird übersetzen. Ja? Ist Ihnen lieber. Ist Ihnen lieber. Also, dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja? Wir haben nach dem Vortrag von Herrn Blumenthal die Gelegenheit, mit ihm zu diskutieren, mit ihm zu sprechen. Das Gespräch wird Wiltrud Roschmetzler von Pax Christi moderieren. Ja, und jetzt erfahren Sie von Verena Rajab noch ein bisschen mehr über Max Blumenthal und auch über den heutigen Abend. Ich gebe mal weiter. Also ich möchte Sie alle ganz herzlich im Namen des Palästina-Komitees begrüßen. Und ich begrüße natürlich auch vor allem Max Blumenthal, der nach einer sehr erfolgreichen Tour durch Norwegen und auch in Kopenhagen jetzt hier zu uns nach Stuttgart gekommen ist. Den Abschluss der Tour, das wird noch Berlin sein. Ich möchte mich auch bei Tim Slater vor allem noch bedanken, der extra aus Augsburg gekommen ist, um die verantwortungsvolle Aufgabe des Übersetzers zu übernehmen. Und ich möchte mich natürlich vor allem auch bei den Mitveranstaltern, beim katholischen Bildungswerk und bei Pax Christi bedanken. Sie haben es ermöglicht, dass wir jetzt wirklich so zentral mitten in der Stadt, in diesem schönen Haus hier, die wichtige Veranstaltung stattfinden kann. Die US-amerikanische Wissenschaftlerin und Expertin für Wirtschaft und Gesellschaft in Gazastreifen, Sarah Roy, hat vor kurzem gesagt, dass nach diesem Krieg im Sommer der Gazastreifen möglicherweise gar nicht mehr aufzubauen ist und dass die Wunden überhaupt nicht mehr zu heilen sind. Dieser Krieg war der dritte und brutalste in 6 Jahren. Und man muss auch gleichzeitig sehen, dass die Bevölkerung im Gazastreifen schon seit weit mehr als 6 Jahren unter einer Blockade leidet, die an sich schon eine Kollektivstrafe darstellt und damit eine Straftat nach internationalem Recht. Das hat die Jury des Rasseltribunals im September dieses Jahres nochmals bekräftigt. Wir denken, dass es umso wichtiger ist, dass wir in der Öffentlichkeit bekannt machen, was in Gaza passiert ist und vor allem darüber reden und uns darüber klar werden, wie wir solche massiven Menschenrechtsverletzungen stoppen können. Ich freue mich daher umso mehr, dass Max Blumenthal nach Stuttgart gekommen ist. Er hat noch während des Gazakriegs im Sommer, im August also vor dem laufenden Krieg, vor Ort recherchiert und hat sehr, sehr wichtige Ergebnisse in das Rassetribunal, was in Brüssel im September dieses Jahres stattgefunden hat, eingebracht. Max Blumenthal ist sowohl in den USA als auch international bekannt geworden als Journalist und als Buchautor. Für seine investigativen Recherchen zu anderen Themen, nicht zu Palästina, ist er bereits ausgezeichnet worden. Er hat unter anderem für The New York Times, The Los Angeles Times, The Daily Beast, The Nation, The Guardian, The Independent Film Journal, Huffington Post, Al Jazeera English, Mondo Weiss und Electronic Intifada gearbeitet. Sein Buch Republican Gomorrah Inside the Movement That Shattered the Party 2009 erschienen, war ein Bestseller in der New York Times und Los Angeles Times. In seinem neuesten Buch Goliath, Life and Loathing in Greater Israel beschreibt Max Blumenthal die politische und gesellschaftliche Entwicklung im Staat Israel der vergangenen Jahre, in denen rechte Politiker die demokratischen Rechte immer weiter abbauen und autoritäre Verhältnisse schaffen, während die politische Opposition praktisch passiv zusieht. Wir haben es geschafft, 5 Bücher hier anzubieten an unserem Büchertisch, leider nur 5. Ich wollte noch darauf hinweisen, also dass man dieses Buch, es gibt es leider bisher nur in englischer Sprache, auch natürlich hier in jeder Buchhandlung bestellen kann. Es gibt es auch als E-Book zum Beispiel auch runterzuladen beim größten Barsortiment Kochneff Oettinger. Also wer Englisch lesen kann, kann sich das beschaffen. Und ja, jetzt bleibt mir noch zu sagen, welcome Max. Ich freue mich auf den Vortrag. Ready, Timothy? Yeah, just as I said, you know, a paragraph I thought, and then let me, yeah. I've never, this. Not yet. When? No, we shouldn't do anything yet, but when it's time, I'll just ask you to... Thanks for having me here, and Timothy, I'm going to work you really hard. Also, danke für die Einladung, und Timothy, Sie werden schwer arbeiten müssen. I've never worked with a translator before in a live translation, so bear with me. Also ich habe noch nie mit einem Dolmetscher zusammengearbeitet, also haben Sie mit mir ein bisschen Geduld. I regret that I'm not able to show you one of the short documentaries, YouTube documentaries I've done because of slow internet, but this is, after all, old Europe. Leider kann ich Ihnen einen kurzen Dokumentarvideo, den ich aufgenommen habe, den ich auf YouTube gestellt habe, nicht zeigen können wegen der langsamen Internetverbindung, aber wir sind ja bekanntlich im alten Europa. I thank Atia and the Palestine Committee for bringing me here, somewhat out of my way, but it's directly in my way, in a place that I think is one of the most important places in the world to discuss this issue and bring a new perspective. And to assist Palestinians who have been denied a voice, and to demonstrate our solidarity with them. Ich danke Adir und dem Palästina-Komitee dafür, dass sie mich hierhin eingeladen haben. Das ist, liegt zwar etwas abseits von meinem Weg, aber eigentlich direkt dorthin in zu einem sehr wichtigen, besonders wichtigen Ort, wo es darum geht, über das Problem Palästina zu sprechen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren und unsere Solidarität mit den Palästinensern, denen die Rechte genommen wurden, zu zeigen. Oh, that was long. Atia made a lot of requests of different aspects that I discussed. So tonight I'm going to talk about everything, including I will answer the question of what do women want. Atiyah hat ja sehr viele Wünsche geäußert zu den Themen, über die ich heute Abend sprechen sollte. Also werde ich heute Abend über alles sprechen, einschließlich der Frage, was wollen die Frauen dort? That was of course a joke, but there's so much to talk about. There's so many aspects of this crisis, this devastating crisis, this tragedy, this crime, that it's hard to know where to start. But I want to start right here in Germany. I want to talk about my own country, and I want to end in the Gaza Strip during this 51-day war that I witnessed this summer. Also das war natürlich nicht ernst gemeint, aber es gibt ja so viele Aspekte dieser Krise, dieser schlimmen Katastrophe, dieses Verbrechens, die man eigentlich besprechen müsste, dass ich hier gar nicht über alle reden kann. Ich will aber mit meinem Land beginnen und dann auch über dieses Land und sein Bezug dazu sprechen und dann zum Schluss über den Gazastreifen und was dort passiert ist. My country was developed through settler colonialism and created through genocide. The settler colonial project was consolidated through genocide. Settler colonialism always edges towards genocide. And in my country, we do not discuss in public spheres the foundation of our country. We do not acknowledge the crimes committed against the indigenous people. And we and high school students are denied an education about how their country was actually founded. Mein eigenes Land ist ja durch Siedlerkolonialismus entstanden. Und dieser Siedlerkolonialismus wurde dann durch Völkermord befestigt. Aber darüber wird in der Öffentlichkeit nicht gesprochen. Die Schüler in den Oberschulen in den USA, denen wird eine ordentliche Geschichtsunterweisung in der Geschichte ihres Landes vorenthalten. Sie erfahren nicht, dass das Land auf Siedlerkolonialismus entstanden ist und nichts über Völkermord, das unser Land begründet hat und indem man es den Ureinwohnern weggenommen hat. And so there was an aspect of German society and German culture that I deeply admire, because the genocide committed in Germany by Germany's government has been acknowledged and is the subject of national discussion constantly, and its victims are provided with rights and acknowledged and dignified. Es gibt also einen Aspekt der deutschen Gesellschaft, die ich sehr hoch achte, nämlich dass das Völkermord, das von der deutschen Regierung begangen wurde, öffentlich anerkannt wird und dass das ein Thema der öffentlichen Diskussion ist und dass die Opfer anerkannt werden und ihnen Rechten zugesprochen wird und dass sie als Opfer Achtung erfahren. However, there's a deeply problematic aspect to this acknowledgement, which is the German relationship with the State of Israel, a state that defines itself as JSIL, or the Jewish state in Israel and the Levant, a state that claims to speak on behalf of all the world's Jews, but which only represents a small minority. Aber es gibt ja ein sehr problematisches Aspekt dieser deutschen Anerkennung des deutschen Völkermords, nämlich die Beziehung Deutschlands zum Staat Israel, zum Staat, der sich selbst als den jüdischen Staat in Israel und der Levant bezeichnet. und dieser Aspekt ist sehr, sehr problematisch. And it's through this relationship that Germany and its government not only attempts to wash its hands of its guilt by arming this government, for example, with Dolphin-class submarines, with launching tubes specially retrofitted to launch nuclear missiles from the Red Sea. And this, dieser Aspekt, das wird besonders schwer, dass nämlich die deutsche Regierung versucht, sich von der vergangenen Schuld reinzuwaschen, indem sie den Staat Israel bewaffnet, zum Beispiel auch mit U-Boote der Delfin-Klasse, die mit Abschussröhre für Atomwaffen bestückte Raketen nachgerüstet wurden. Damit sie aus vom Persischen Golf aus Atomraketen abschießen können. And through providing with Israel with unparalleled military capacity and providing Israel with loans and funding as Holocaust reparations, the German government perpetuates the racist spirit of the of its genocide against the Palestinian people. Indem sie den Staat als Wiedergutmachung für den Holocaust, den Staat Israel bewaffnet, Anleihe und Gelder zur Verfügung stellt, in eine unvergleichbare Hochrüstung ermöglicht, wird dadurch dieser völkermörderische Aspekt weitergeführt und gegen die Palästinenser gerichtet. I was in New Haven, Connecticut on a cold winter day on my book tour last December, and I met a incredibly path-breaking Jewish intellectual named Lenny Brenner by chance. Ich war im letzten Dezember, einem sehr kalten Wintertag, in der Hafenstadt New Haven, Connecticut, eine Vorlesetour für mein letztes Buch, und habe da zufällig den wegweisenden jüdischen Intellektuellen Lenny, what was his name? Brenner. Lenny Brenner, rein aus Zufall getroffen. And Brenner got into the car with a friend, and we traveled, as we were traveling to a talk, and on the way in the cold rain, he handed me a small gold coin. On one side of the coin was a Star of David, and on the other side of the coin was a swastika. Brenner ist zu uns ins Auto gestiegen, und während wir unterwegs zu einem Vortragsort in diesem kalten, verregneten Wintertag waren, hat mir eine kleine Goldmünze in die Hand gedrückt. Auf der einen Seite den Davidstern und auf der Rückseite der Münze ein Hakenkreuz. And I knew this coin because I had read Lenny Brenner's book, which is free online, and you can read Zionism in the Age of the Dictators. Diese Münze war mir bekannt, denn ich habe sein Buch gelesen, Zionism in the Age of Dictators, also Zionismus im Zeitalter der Diktaturen, das übrigens auch übers Internet kostenlos verfügbar ist. And this coin was given to Leopold von Mildenstein, who was the head of the Office of Jewish Affairs and the boss of Adolf Eichmann, after a trip he took to the Zionist kibbutzim in Mandate, Palestine. Diese Münze wurde nämlich, sorry, what was his name? Leopold von Mildenstein. Leopold von Mildenstein geschenkt. Der war nämlich der Leiter des Amtes für jüdische Fragen, also der Vorgesetzte von Adolf Eichmann, den hatte er erhalten, als er vor dem Krieg ins Mandatsgebiet Palästina gefahren ist und jüdische Kibbutzim dort besucht, aufgesucht hat. Von Mildenstein had toured the Kibbutzim as a guest of the Zionist colonial project and had fallen in love with it. Frau Mildenstein hatte die Kibbutzim als Gast der zionistischen Bewegung besucht und hatte sich in dieses kolonialistische Projekt richtig gehend verliebt. Particularly the revisionist Zionist wing, which was militaristic and which emulated the aesthetic of fascism that was growing popular in Europe at the time. And he returned to Germany speaking with great enthusiasm about those he defined as the Trumpeldorians. Insbesondere gefiel ihm der sogenannte revisionistische Flügel, also der Jabotinsky-Flügel des Zionismus, der militaristisch war und auch der damals populär werdenden faschistischen Ästhetik sehr nah lag. Als er nach Deutschland zurückkam, berichtete er erfreut besonders über diese, die er als die Trumpeldorianer dieser Bewegung bezeichnete. He would be seen in his office playing phonographs of Hebrew folk music with delight. One of the people who noticed his enthusiasm was Joseph Goebbels. And so Goebbels had this medal, this coin, specially made and presented to von Mildenstein in honor of the relationship that Germany hoped to build with the Zionist project. Seine Mitarbeiter im Büro haben oft miterlebt, wie er begeistert Schallplatten mit hebräischer Volksmusik spielte. Einer von denen, die das auch mitbekommen haben, war der Herr Joseph Goebbels, der dann auch eine solche Münze prägen ließ zu Ehren dieser erhofften freundlichen Beziehung zur zionistischen Bewegung. And so the Havara Agreement, or the Transfer Agreement, was begun. Millions of dollars in trade between Germany and the Zionist project during World War II were commenced, breaking the Jewish boycott, the international Jewish boycott of Nazi Germany. Und das war der Anfang der Havara-Vereinbarung bzw. Transfervereinbarung. Als Ergebnis dessen gab es Milliarden an Handelsbeziehungen während des Zweiten Weltkriegs zwischen dem Deutschen Reich und den zionistischen Siedlungen. Also im Bruch des internationalen Boykotts Nazi-Deutschlands, den die Juden der Welt ausgerufen hatten. Relations were very close. Adolf Eichmann held meetings with Teddy Kollek, who would be the first Jewish mayor of Jerusalem. And when Eichmann was captured by the Israeli Mossad, he was able to communicate with them in Hebrew because he had developed it during these meetings. Diese Beziehungen wurden recht eng. Eichmann hat sich oft mit Teddy Kollek, der später der erste jüdische Bürgermeister von Jerusalem wurde, oft getroffen. Später, als der israelische Geheimdienst nach dem Krieg Eichmann verhaftet hat, konnte er mit ihnen auf Hebräisch sprechen, denn er hatte während dieser vielen Treffen mit Kollek etwas Hebräisch gelernt. Even though this relationship was well known, it was an embarrassment to elements in the Zionist movement. Haimar Losaroff, who was the political director of the Jewish agency, was assassinated after he bragged of the relationship in an interview with Haaretz, the Hebrew newspaper. Zwar war diese Beziehung durchaus bekannt, aber sie war der zionistischen Bewegung recht peinlich. Haaretz, der Leiter der Jewish agency, der jüdischen Agentur, also diese kennt ihr sich, diese halbamtliche Behörde, wurde sogar ermordet, nachdem er in einem Interview mit Haaretz über diese Beziehungen angegeben hatte. The relationship was based on shared anti-Semitic interests between the German regime and the Zionist movement. Germany wanted Jews out, especially left-wing Jews, universalist Jews, who were called rootless cosmopolitans, political dissidents, and the Zionist movement wanted them in. Diese Beziehung beruhte auf gemeinsame judenfeindliche Grundlagen. Die Nazis wollten die Juden loswerden, insbesondere linken Juden, politische Intellektuelle, Dissidenten und universalistische Juden. Die wollten sie alle insbesondere loswerden und die Zionisten wollten sie alle haben nach Israel. The anti-Semitic regime of Germany sought to destroy Jewish life in the outside world, everywhere outside of Mandate Palestine, and so did David Ben-Gurion and the Zionist Project, and both spoke of this desire openly and collaborated to make it possible. Die judenfeindliche Regierung Deutschlands wollte das jüdische Leben, das gesellschaftliche Leben der Juden in der ganzen Welt außerhalb Palästinas beenden, fertig machen. Und das wollten auch die Zionisten. Und sie haben beide offen darüber, unter der Leitung von Herrn Ben-Gurion, sie haben beide offen darüber gesprochen. In many ways, this problematic relationship influences current events in Germany, throughout the West, and in Israel, even though Germany welcomes tens of thousands of Jewish Israelis and provides them with equal rights and a sanctuary. Auf viele Art beeinflusst diese Beziehung noch immer die Lage in Deutschland, im ganzen Westen und in Israel, bis an den heutigen Tag, obwohl Deutschland ja Zehntausende von jüdischen Israelis willkommen heißt und ihnen auch ein Zufluchtsort gebietet. Because German politicians, from Angela Merkel to Volker Beck of the Green Party, have declared that anti-Zionism is anti-Semitism, they embrace the inverse, which is that Zionism is Judaism. Da deutsche Politiker von Angela Merkel bis Volker Beck von den Grünen ja erklärt haben, dass Antizionismus mit Antisemitismus gleichzusetzen ist, haben sie damit auch den Umkehrschluss befürwortet, dass nämlich Zionismus Judaismus gleich ist. This is the same conflation embraced by anti-Semites who seek to use Zionism and the crimes it commits against Palestinians to implicate all Jews of the world. And so the Zionists and anti-Semites are still collaborating in a project to implicate all of the world's Jews in the project of Zionism. Das ist diese Zusammenlegung, das ist nämlich das Gleiche, was auch die Judenfeinde in der Welt machen, indem sie die Zionisten mit den ganzen Juden der Welt gleichsetzen und versuchen, ihre antisemitische Ziele zu erreichen, indem sie Schuld für die Untaten der israelischen Regierung gegen die Palästinenser allen Juden auf der Welt in die Schuhe schieben. So my message to Zionists in the German government and beyond, in the German pro-Israel lobby and beyond, is simple. There's no Jewish consensus on Zionism. Stop using us as your human shields. meine Botschaft, also an den Zionisten in der deutschen Regierung und außerhalb, an den Zionisten in der deutschen Israel-Lobby, ist, es gibt ja keinen Konsens im Judentum über den Zionismus. Hört also auf, uns Juden als eure menschlichen Schilder für den Zionismus zu benutzen. You, with your support of Israel, its militaristic designs and its project of apartheid, you dishonor the Holocaust, whose lesson is universal. Never again to anyone. Mit eurer Unterstützung des zionistischen Projekts, seines Militarismus und Bewaffnung, entehrt ihr den Holocaust, dessen Botschaft ist es ja niemals wieder, und zwar überall und für alle. You have denied Jews a connection to any place outside the nuclearized, hermetically sealed ghetto of the Jewish state. Ihr wollt den Juden eine Heimat ihr wollt den Juden keine Heimat außerhalb des atomwaffenhochgerüsteten ghettoisierten Staates Israels verleugnen. You've denied us our ability to reconnect to our history in Germany, our history in Eastern Europe, where my family's from, and most importantly, our history in the Arab world, which is a great history and which provides us a bridge forward towards peace with the Arab world. Ihr wollt uns es verunmöglichen, wieder die Verbindung mit unserer Geschichte aufzunehmen, unsere Geschichte in Deutschland, unsere Geschichte in Osteuropa, wo meine Vorfahren herkommen, und vor allem unsere Geschichte in der arabischen Welt, die uns eine Brücke vorwärts zum Frieden bieten könnte. There is a campaign to prevent me and my colleague David Sheen, a Jewish Israeli journalist, from speaking in the Bundestag in a few days. Es gibt ja eine Kampagne, die verhindern will, dass ich und mein jüdischer, israelischer Journalistenkollege David Sheen in einigen Tagen vor dem Bundestag sprechen sollen, das zu verhindern. Diese Kampagne will das verhindern. This campaign is being orchestrated by a Jewish American journalist living in Berlin named Ben Weinthal. Diese Kampagne wird, da werden die Fäden gezogen von einem jüdischen US-Journalisten, der in Berlin lebt, Ben Weinthal. And he is funded by a pro-war, neoconservative think tank which supports the occupation of Palestine and war on Iran called the Foundation for the Defense of Democracies. Wird von einer kriegshetzerischen palästinensisch-feindlichen Stiftung finanziert, die Foundation for the Support of Democracies, wie sie sich nennt, die Besatzung Palästinas befürwortet und auch Krieg gegen den Iran befürwortet. It is funded by the largest contributor in history to American politics, a casino baron named Sheldon Adelson, who also is one of the largest donors to the right-wing government of Benjamin Netanyahu. Finanziert wird diese Stiftung vor allem von dem größten Spender für politische Kampagnen der Geschichte der USA, ein Besitzer vieler Casinos, Sheldon Adelson, der auch die rechte Regierung Netanyahus unterstützt und mitfinanziert. These are the allies of Netanyahu in your country, and they have compelled Volker Beck of the Green Party and members even of Die Linke to denounce me and David Sheen as anti-Semites. Das sind die Verbündete in eurem Land, der Regierung Netanyahu, und sie haben nicht nur Volker Beck von den Grünen, sondern sogar einige Politiker der Linken dazu gezwungen, mich und David Sheen als Antisemiten zu beschimpfen. And so once again we see Zionists and their allies embracing the anti-Semitic campaign to boycott free-thinking Jews. Da sehen wir wieder einmal, wie die Zionisten eine judenfeindliche Kampagne unterstützen, um freidenkende Juden das Mund zu verbieten. They're doing this for many reasons, but one reason is that they have no positive alternative vision to offer for Israel-Palestine. Das macht sich aus einer ganzen Reihe von Gründen. Aber einer dieser Gründe ist, dass sie keine alternative Vorstellung von einer Zukunft für Israel-Palästina zu bieten haben. You do. Atiyah does. You have had a conference exploring the idea of one state with equal rights for all people, regardless of ethnicity or religion. A conference promoting the idea of democracy. Sie haben aber eine solche Vision. Atiyah und seine Gruppe hat ja hier eine Konferenz organisiert zum Thema eines einheitlichen demokratischen Staates in ganz Palästina. Sie haben also eine Alternative. Diese Konferenz sollte was fördern und fordern, nämlich die Demokratie. Gleiches Recht für alle, egal welcher Volks- oder Religionszugehörigkeit sie sind. And this conference was not only condemned by the hardline pro-Israel elements, but left-wing elements in Germany distance itself from this idea of democracy. Das haben nicht nur der harte Kern der Zionisten-Lobby scharf kritisiert, sondern selbst Elemente in der Linken haben sich von diesem Gedanken distanziert. Der Gedanke nämlich, die Demokratie dort zu fördern. They did so, of course, under pressure from pro-Israel elements, providing evidence that the greatest threat to Israel as a Jewish state and to Zionism is not rockets from Hamas, missiles from Hezbollah. It's democracy. Sie haben das natürlich unter Druck der Israel-Lobby gemacht, womit ja wieder einmal bewiesen wurde, dass die größte Bedrohung für den Zionismus und den Staat Israel als jüdischer Staat nicht etwa Raketen von Hezbollah oder Bomben von Hamas sind, sondern der Gedanke der Demokratie. Zionism is a global racist movement that seeks to, that opposes democracy not only in Israel-Palestine, but in our countries, and will corrode our social fabric if we allow it to continue. Der Zionismus ist eine weltweite rassistische Bewegung, die nicht nur in Israel-Palästina die Demokratie bekämpft, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaften die Demokratie unterhöhen wird, wenn wir es ihnen erlauben. And so the way to challenge it is easy. challenge racism in our own societies, challenge militarism in our own societies, challenge anti-Semitism and Islamophobia in our own societies, but most importantly, or equally importantly, work to change the status quo in Israel-Palestine. Wie man das bekämpfen soll, ist ganz einfach. In unserer jeweiligen eigenen Gesellschaft Rassismus bekämpfen, Militarismus bekämpfen, Juden- und Muslimfeindlichkeit bekämpfen. Aber auch mindestens so wichtig ist, dafür zu arbeiten, gegen den jetzigen Zustand in Israel-Palästina. The Israeli Defense Minister Moshe Ya'alon declared in a recent interview in the Israeli media that his government's goal was to maintain the status quo for as long as possible, to maintain the occupation for as long as possible. Der Verteidigungsminister Israels hat neulich in den israelischen Medien in einem Interview gesagt, dass Ziel seiner Regierung es sei, den jetzigen Zustand möglichst lange beizubehalten, auch die Besatzung möglichst lange beizubehalten. But maintaining the status quo is a deceptive concept, because the status quo is never static. Aber den aktuellen Zustand festzuhalten und beizubehalten, das ist immer eine Selbsttäuschung. Denn ein aktueller Zustand ist ja nie statisch und unbeweglich. The status quo, as Netanyahu and his inner circle see it, is a one-way peace, peace for Jewish Israelis, and a low-level, constant war on Palestinians from the river to the sea, who all exist within varying, who all live under varying matrices of control and domination. Der Zustand, den Sie behalten wollen, ist in den Augen Netanyahus und seines inneren Kreises ist ein einseitiger Frieden. Also Frieden für die jüdischen Israelis und für alle Palästinenser vom Fluss Jordan bis zum Meere. Eine Matrix der Beherrschung und Unterdrückung in verschiedenen Maßen, je nach den unterschiedlichen Umständen. In the West Bank, Palestinians are ghettoized in Bantustans. In the Galilee, they are contained within villages through planning laws. In the Negev, Bedouin citizens of Israel are expelled from their communities. In Jerusalem, settlers remove Palestinians from their home. And in Gaza, they live in an open-air prison. In the West Bank, leben die Palästinenser in ghettoisierten Bantustans in Galiläa, sind sie auf bestimmten Dörfern eingeschränkt. In Jerusalem vertreiben Siedler Palästinenser aus ihren Wohnungen und im Gazastreifen leben die Palästinenser in einem Freiluftgefängnis. In Israeli society, in Jewish Israeli society, the status quo has had devastating effects, particularly among Jewish youth. In der jüdisch-israelischen Gesellschaft hat der gegenwärtige Zustand schlimme Auswirkungen gehabt, ganz katastrophale Auswirkungen, besonders auf die israelische Jugend. They are the ones who are conscripted into the military and charged with carrying out this regime of control, and therefore they have to be cultivated, not as good citizens, but as good soldiers. Sie sind diejenigen, die ins Militär einberufen werden, um diese Beherrschung aufrecht zu erhalten und das Besatzungsregime zu gewährleisten. Und deswegen müssen sie ja nicht als gute Staatsbürger ausgebildet werden, sondern eben als gute Soldaten. And it's why, through the Israeli education system, we see racist attitudes developing, why we see a majority, particularly of young Israelis, declaring that they would refuse to sit in a classroom with a Palestinian or to live next door to a Palestinian, or why a majority have declared that they favor violence as a solution to remove non-Jewish African refugees from their midst. Deswegen wird auch durch das israelische Bildungssystem wird der Rassismus unter ihnen gefördert. Deswegen ist es heutzutage so, dass eine Mehrheit von ihnen sagt, sie würden es ablehnen, im gleichen Klassenzimmer mit Arabern zu sitzen oder mehr einen Araber als Nachbar nebenan zu haben, und eine Mehrheit auch sich offen dafür ausspricht, mit Gewalt gegen nicht-jüdische afrikanische Flüchtlinge vorzugehen, um sie aus ihrer Mitte zu entfernen. They too are prisoners, Jewish Israelis. Zionism is a prison for Palestinian bodies and Jewish minds. Diese jüdischen Israelis sind auch Gefangene. Der Zionismus bildet für die Palästinenser also ein Gefängnis für ihren Körper und ein Gefängnis für die Seelen der israelischen und Geister der israelischen Juden, der jüdischen Israelis, sagen wir so. And as long as the status quo continues, the walls will close in on Palestinians, literal walls, and the psychological walls will continue to close in on Jewish Israeli society. And solange der aktuelle Zustand weiter fortbesteht, da werden die tatsächlichen körperlichen Mauern immer enger um die Palästinenser gezogen werden. Und die psychologischen Mauern werden sich immer enger um die jüdischen Israelis schließen. Those living in the tightest psychological cage within Jewish Israeli society are, of course, the free-thinking Jews, the leftists who believe in democracy, who see Palestinians not as enemies, but as potential neighbors. Diejenigen, die dort natürlich in dem engsten psychologischen Käfig in der israelischen Gesellschaft eingeschlossen sind, das sind die freidenkenden Israelis, jüdische Israelis, die die Palästinenser nicht als Feinde ansehen, sondern als potenzielle Nachbarn. This summer, for the first time, when these few hundred or maybe few thousand Jewish-Israeli dissidents gathered to protest Operation Protective Edge, they were attacked in organized fashion by right-wing mobs incited to violence by the government of Netanyahu. Im vergangenen Sommer, als diese paar hundert oder paar tausend jüdisch-israelischen Dissidenten zusammenkamen, um gegen das Unternehmen Protective Edge, also den Angriff auf Gaza, zu protestieren, wurden sie von rechtsgerichteten Mobs angegriffen, die von der Regierung Netanyahu dazu aufgehetzt wurden. People, common citizens of Israel, lost their jobs for expressing criticism of the war on Facebook. The Jewish Israeli protesters were followed home by right-wing mobs and beaten in front of their doorsteps. And dissident journalists and columnists like Gideon Levy could not leave their office or their home without a bodyguard. Einfache jüdische israelische Bürger haben ihre Arbeitsplätze verloren, weil sie auf Facebook Kritik gegen diesen, geübt haben gegen diesen Angriff. Die Demonstranten, die protestiert haben, wurden von diesem rechten Mob nach Hause gefolgt und vor ihrer Wohnungstür zusammengeschlagen. Und andersdenkende Journalisten wie Gideon Levy von Haaretz konnten nur mit Leibwächter aus ihren Büros herausgehen. ...95% of the Jewish-Israeli public supported the war on Gaza throughout the war, and 45% declared that Israel did not use enough force on the Gaza Strip. 95% der jüdisch-israelischen Bevölkerung hat den Angriff auf Gaza während des ganzen Angriffs unterstützt, und 45% haben sogar gesagt, dass Israel nicht gewalttätig genug vorgegangen wäre. And of course, these were not passive observers. Many of those who had attacked protesters in Tel Aviv had also literally attacked Palestinians in the Gaza Strip. Und das waren natürlich keine entfernten Beobachter, die nur passiv zugesehen haben. Viele von denen, die Protestierer in Tel Aviv angegriffen haben, haben auch im wortwörtlichsten Sinne auf die Bewohner des Gazastreifens angegriffen. One of the most popular figures during the war in Israeli society was the commander of the Givati Brigade, Colonel Ofer Winter, the commander of Israel's equivalent of the Marines. Einer der beliebtesten Gestalten in der israelischen Gesellschaft während des Krieges war der Kommandant des what was the name of the battalion? Ofer Winter, the Givati Brigade. Der Givati Brigade, der Oberst Ofer Winter. Diese Brigade ist die ungefähre Entsprechung in Israel der US Marines, der Marinesoldaten der USA, die ja als Frontkämpfer eingesetzt werden. Colonel Ofer Winter is an essential figure in this war. To understand this war and to understand where Israeli society is going, you have to understand Colonel Ofer Winter. Oberst Ofer Winter war eine Schlüsselfigur in diesem Krieg, um zu verstehen, wohin die israelische Gesellschaft tendiert, und um diesen Krieg zu verstehen, muss man Oberst Ofer Winter verstehen. Colonel Ofer Winter, before the war, issued a letter to his troops, which was published in an Israeli newspaper, in which he declared that the Palestinians of the Gaza Strip were not enemy combatants, but in fact blasphemers against God. Oberst Ofer Winter hat in einem Brief an seine Truppe vor dem Krieg erklärt, dieser Brief wurde auch in einer israelischen Zeitung veröffentlicht, dass die Bewohner des Gazastreifens keine feindlichen Kombattanten seien, sondern Gottes Verleumder, blasphemische Gottesverleumder. And so Israel would not embark, in Winter's view, on a war against terror, but on a war against sin. In den Augen des Oberst Winters würde Israel also keinen Krieg gegen den Terror führen, sondern einen Krieg gegen die Sünde. Winter, during the war, led his troops into Rafah and Khuza, just east of Khan Yunis, and Rafah is the southernmost town on the border of the Gaza Strip. Both of these places lie largely in ruins as a result. Während des Kriegs hat Winter seine Truppen nach Rafah, die südlichste Stadt im Gazastreifen, und sorry, what was the name again of the other place? Khuza. Khuza, das K-H-U-Z-A-A. Khuza. Und diese beiden Orte liegen jetzt als Ergebnis seines Angriffs hauptsächlich in Schutt und Asche. In Rafah, Winter's troops killed as many as 200, hundreds of tons of ammunition were dumped on Rafah in 48 hours. And those who attempted to evacuate to the Al-Najjar hospital, the only functional hospital, were then evacuated when Israel threatened to bomb that hospital. Rafah haben seine Truppen bis zu 200 Leute getötet und sie haben innerhalb von zwei Tagen hunderte Tonnen Munition über Rafah abgefeuert. Und diejenigen, die ins das nicht funktionierende Krankenhaus evakuiert wurden, mussten dann nochmals evakuiert werden, als Winter dann gedroht hat, dieses Krankenhaus auch zu beschießen. As I walked through the streets of Rafah this summer, I stepped on mortar shells and on the shrapnel of 500-pound dumb bombs dropped on civilian homes. In many homes, you will find people using spent mortar shells as ashtrays and flower vases. Als ich dann nachher durch Rafah spaziert bin, bin ich dann in den Straßen auf den Überresten von abgeschossenen Mörsergranaten getreten und auch auf den Resten von 500 dann Bomben. In vielen, die auch auf Zivile, auf die Wohnung von Zivilisten abgefeuert wurden. In vielen Wohnungen in Rafah findet man jetzt die Mörsergranaten, die Überbleibsel, die dann jetzt als Aschenbecher oder als Blumenvasen benutzt werden. Those who fled Al-Najjar Hospital had nowhere to go but a small dental and gynecological clinic in the center of town called the Kuwaiti Hospital with 20 beds. Diejenigen, die aus dem Krankenhaus Rafah geflohen sind, fanden keinen anderen Zufluchtsort als eine kleine zahnärztliche und frauenärztliche Klinik im Zentrum der Stadt, das Kuwaiti Krankenhaus genannt wird, das nur 20 Betten hat. And there I met Dr. Samir Holmes, who told me how he had to perform amputations in the hallways, emergency operations in dental chairs, and had to place body parts in nearby meat lockers and order ice cream coolers from local supermarkets to store the bodies of dead children. Und dort habe ich einen Arzt getroffen, der mir erzählt hat, wie da in den Gängen Amputationen vornehmen musste und Notoperationen in Zahnarztsesseln und dass da Kühlhäuser für Fleischwaren und für Speiseeis in der Nähe dazu benutzen musste, um Leichenteile und die Leichen toter Kinder aufzubewahren. The image of the child stored in an ice cream cooler, which I saw, is the ultimate conclusion of Washington and Berlin's policy to Israel. Never again. Dieses Bild eines toten Kindes im im Kühllager eines Eissalons, das ich dort gesehen habe. Das ist das Endergebnis der Politik Washingtons und Berlins gegenüber Israel. Nie wieder. After the war, Winter gave an interview to an Israeli newspaper called Yediot, and he was celebrated as one of the most popular figures for his bravery. Nach dem Krieg hat Oberst Winter eine israelische Zeitung gegeben, den er auch als einer der beliebtesten Gestalten in der israelischen Gesellschaft wegen seiner Tapferkeit gefeiert wurde. And he described seeing miracles in which his troops were protected by the holy hand of God which provided them with fog as cover as they demolished Palestinian homes. Und hat da beschrieben, wie Wunder erlebt habe, dass da die schützende Hand Gottes seine Truppen durch Nebel geschützt hat, während sie die Wohnungen und Häuser der Palästinenser zerstörten. He remarked that there was not one Palestinian who was not a terrorist, that every home contained explosives, that every Palestinian child was being raised as a terrorist, and finally he boasted, "We shredded them." Hat dann gesagt, jeder Palästinenser wäre ein Terrorist. Es gebe keine palästinensische Wohnungen, wo da nicht Sprengstoff gespeichert wäre, und dass jedes palästinensische Kind zum Terroristen erzogen würde. Und zum Schluss hat dann angegeben, ja, wir haben sie aber zerfetzt. While German Greens like Volker Beck celebrate Israel as a haven for homosexuals and women, Winter refused to allow a woman to perform as a singer before his troops to celebrate their bravery. Volker Beck feiert Israel als Zufluchtsort für Homosexuelle und für Frauen. Aber Oberst Winter hat einer Sängerin als Frau nicht erlaubt, für eine Siegesfeier bei seinen Truppen zu singen. And this is common now in the Israeli military, where troops refuse to allow women to perform for them as singers because it violates their religious convictions, their fundamentalist convictions. Und das ist heutzutage, das trifft man heutzutage öfters beim israelischen Militär an, dass die Soldaten es weigern, sich von einer Sängerin unterhalten zu lassen, weil das gegen ihre fundamentalistischen religiösen Ansichten verstößt. Aber die Frauen sind doch auch Soldaten. Sie haben, but aren't women soldiers in the Israeli military too? Of course. So, what does this mean for them? Ja, natürlich. Aber was bedeutet das dann also für Sie? It highlights how militarization actually crushes feminism instead of improving it, and only imperialist feminists believe that a woman can be in a combat position and somehow receive dignity from her fellow troops or achieve dignity in the field in an occupation. It's simply impossible. Ja, natürlich. Und das zeigt ja eben den Widerspruch zwischen Militarismus und Feminismus. Es sind ja auch nur imperialistische Feministinnen, die glauben, dass eine Frau durch ihre Rolle beim Militär und die Teilnahme an der Besatzung irgendwie zu mehr Rechte und einen besseren Status gewinnen könnte und den Feminismus fördern könnte. Das ist unmöglich. I mean, and we'll do questions at the little later, but since you brought up this issue, I wrote a chapter on this in my book. It is far more likely that a woman in the Israeli military will be attacked by a man in the Israeli military than by a Palestinian. This is according to the Knesset Subcommittee on Women. Später haben wir die Gelegenheit, auf Fragen einzugehen, aber da Sie das Thema angesprochen haben, ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel zu dem Thema geschrieben. Und laut den amtlichen Angaben eines Untersuchungsausschusses des Knesset ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass eine Soldatin beim israelischen Militär von einem israelischen Soldaten angegriffen wird, als von einem Palästinenser. And that's not unique to Israel. Das ist keine israelische Spezialität. Any feminist from Hillary Clinton to Angela Merkel to Samantha Power to Tzipi Livni who encourages militarism is actually undermining feminism. jede Feministin, ob das nun Angela Merkel oder Hillary Clinton oder Sidney Levy ist, die den Militarismus fördert, unterhöht in Wirklichkeit damit den Feminismus. Back to the lecture at hand. Ja, um wieder auf mein Thema zurückzukommen. Auf. In the words of Snoop Dogg. Wie der Rapper Snoop Dogg, ja. I just wanted to hear the translation of that. The Gaza Strip and the war in the Gaza Strip left over 2,100 dead, mostly civilians. Also der Krieg gegen den Gazastreifen hat über 2,100 Tote verursacht, von denen die meisten Zivilisten waren. Over 1,500 children were orphaned. Über 1,500 Kinder haben ihre Eltern verloren. 10,000 homes or more were completely destroyed and 100,000 were partially or mostly damaged. Über 10,000 Wohnungen wurden vollständig zerstört und gut 100,000 teilweise oder gänzlich beschädigt. Tens of thousands are still homeless. They are homeless during the rainy season and have really nowhere to go. Maybe 20% of the Gaza Strip has been reduced to rubble, and $8 billion of damage have been done to the Gaza Strip. Zehntausende sind immer noch obdachlos. Auch jetzt während der Regenszeit haben sie keine Zuflucht. Und es die Schäden im Gazastreifen belaufen sich auf $8 billion in Wert. The status quo remains fully in place as the international community embarks on a project to quote unquote rebuild, to transform Gaza actually from a third world gulag into a first world supermax prison. Und der Zustand wird beibehalten, während jetzt die sogenannte internationale Gemeinschaft ein Projekt finanziert, um in Anführungszeichen den Gazastreifen wieder aufzubauen, also in eher das, den Gazastreifen von einem Gulag der dritten Welt in ein Hochsicherheitsgefängnis der ersten Welt zu verwandeln. There is no opportunity to rebuild the family of Ibrahim Kilani, who was among the 89 families that were completely and totally liquidated by the Israeli army this summer. Aber es gibt keine Möglichkeit, die Familie des Ibrahim Kilani wieder aufzubauen. Das war eine der 89 Familien, die vollständig ausgelöscht wurden während des Angriffs des israelischen Heeres in diesem vergangenen Sommer. Now, if you think of the nearly 1 million Palestinian olive trees that have been uprooted, and destroyed as the buffalo, the source of sustenance of the Native American Indians, were destroyed as a symbol of the Palestinian nation. Think of these families and these family trees that have been destroyed. Wenn man da an die etwa 1 Million palästinensischen Olivenbäume denkt, die entwurzelt und zerstört wurden, so wie die amerikanische Wiesente auch vernichtet wurden, beides als Hauptnahrungsquelle jeweils der Palästinenser oder der Indianer und auch als Symbol für sie, dann denkt auch an diese Familienbäume, die auch vollständig entwurzelt ausgegraben wurden. Someone in the Israeli military authorized the bombing of civilian homes and the extermination of entire families. Someone authorized a policy that may not constitute auf uns überzugreifen, wenn wir uns da nicht einmischen. So while it's important to have a vision, an alternative positive vision of equality and rights for all, it is more important in this emergency situation to embrace tactics like BDS, boycott, divestment, and sanctions that allow for this intervention to take place. Zwar ist es wichtig, eine alternative, positive Vision, ein Bild für die Zukunft zu haben, aber in der gegenwärtigen Notsituation ist es noch wichtiger, also eine Taktik zu haben, zum Beispiel die BDS-Bewegung, die es uns ermöglicht, uns einzumischen. It's not only Palestinians who are demanding BDS and who are directing the BDS campaign. Jewish Israelis who believe in democracy, who are marginalized and under attack, are calling for a boycott from within their own society. Es sind ja nicht nur Palästinenser, die BDS-Bewegung, diese Boycott, Divestment, Sanctions fordern, sondern auch jüdische Israelis, die in ihre eigene, die demokratisch orientiert sind, in ihrer eigenen Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Sie fordern aus der jüdisch-israelischen Gesellschaft selbst heraus, die BDS-Methode aufzugreifen. And so I encourage you not to be intimidated or silenced or gaslighted into believing that you're the extremists and that you're the crazy ones by the secular liberals who are funding religious extremism in the Holy Land. Right. Also lassen Sie sich nicht einschüchtern, lassen Sie sich nicht mundtot lassen machen, indem man ihnen sagt, sie wären da Extremisten, sie wären da Spinnerte von diesen säkularen Liberalen, die im Heiligen Land religiöse Extremisten fördern und finanzieren. After Ibrahim Kilani and his family, who's next? And what's next? Ofer Winter concluded his interview with Yediot Aharonot by declaring that through his actions in Gaza, he has prevented another war on Gaza for 2 years. Nach Ibrahim Kilani und seine Familie, wer ist als nächster dran? Was ist als nächster dran? In seinem Interview in der Zeitung, wie er hatte der Oberst Winter gesagt, durch sein Handeln, wenn er was sagt, hätte er machst du das Bild hier, aber zwei Jahre einen weiteren Krieg gegen Gaza verhindert. Of course, our power is limited, but let's do all we can to prevent that from happening. Let's let the intervention start now and start here in one of the most important places on earth for this intervention to take place. Thank you. I didn't think you would speak like that. Aber lassen wir uns nicht daran hindern, jetzt und hier in einem der wichtigsten Orte auf der Welt, was diese Frage angeht, zu handeln. Jetzt und hier. Danke.